Du bist übrigens Maha, die erste arabische Frau, mit der ich ein Interview mache. Schön, es freut mich. Willst du dich erstmal vorstellen? Ja, gerne. Ich bin Maha Zaidan. Ich komme aus Syrien. Seit 18 Jahren bin ich hier hingekommen. Mit meinem Mann habe ich hier in Deutschland geheiratet, habe 3 Kinder, habe ich in Syrien Jura studiert und habe hier in Deutschland Ausbildung als Sprach- und Integrationsmittlerin gemacht. Ich arbeite im Bereich Flüchtlinge und Begleitung, Beratung, alles Mögliche, alles was mit Flüchtlingen zu tun hat. Seit 6, 7 Jahren jetzt gearbeitet. Es freut mich, dich, Claudia, hier bei mir zu treffen. Und es freut mich auch, mit dir diesem Interview zu machen. Ich danke dir, Maha. Du bist also schon recht lange hier, ne? Ja. Und bist du für deine Ausbildung, fürs Studium gekommen? Es war schwierig. Ich wollte gerne eigentlich meine Jurastudium hier weiter schaffen, aber es war sehr schwierig, weil ich musste von ganz Anfang an anfangen. Und mein Studium war nicht anerkannt hier in Deutschland an dieser Zeit 2002, 2003. Jetzt ist total anders geworden. Jetzt mein Studium ist anerkannt geworden. Aber leider, es war jetzt sehr zu spät. Also ich weiß nicht, ich finde mich jetzt nicht in diesem Bereich jetzt aktiv, bin ich woanders jetzt gelandet. Ja, hatte ich die Chance, weiter hier zu studieren, dann ich studiere was mit Soziales zu tun, also Sozialarbeiter oder Kommunikationswissenschaft oder solche Sachen. Ja. Ja, also bist du eigentlich nicht für die Ausbildung gekommen? Nein, bin ich hier zum Heiraten gekommen. Okay. Mein Mann hat mir abgeholt hier nach Deutschland mit einer Familienzusammenführung, Visum, und bin ich hier hingekommen. Ich war Braut mit meinem weißen Kleid. Und ja, mein erster Tag in meinem Leben mit meinem Mann war hier in Deutschland eigentlich. Okay. Also bist du dann sozusagen schon als Braut aus dem Flugzeug gestiegen? Ja. Ich war mit weißem Kleid, ja genau, mit Blumen und so, sehr schön geschminkt. Ich war sehr motiviert eigentlich, habe ich gedacht, ich finde die ganzen Leute in Deutschland, die warten auf mich im Flug, im Airport. Ja, aber klar. War nicht nur mein Mann mit seiner Blume, hat mir nur eine Blume mitgebracht. Oh, okay. Ja. Das ist eine spannende Geschichte. Ja, natürlich. Ich war eigentlich, als ich meinen Mann gesehen hier im Flughafen, er war alleine, habe ich gedacht, bestimmt hatte er viele Freunde und Freundinnen, die kommen auch mit und die feiern mit uns. Aber leider habe ich keinen einziges Person hier gesehen, außer meinen Mann. Er hat mir, wie ich gesagt habe, nur eine Blume mitgebracht, also wie die Europäer oder die Deutschen machen. Normalerweise bei uns in der arabischen Welt, die Braut bekommt sehr viele Blumen und sehr viele Geschenke eigentlich. Und dann sind wir mit seinem kleinen Auto nach Hause gegangen, ganz alleine. Und das war irgendwie traurig. habe ich gedacht, er hat so schöne Hochzeit für mich vorbereitet. Aber leider war nicht so. Wir haben unsere erste Nacht nur ganz alleine verbracht. Und aber das Leben hat weitergelaufen trotzdem. Und ja, die Zeit ist ganz schnell gelaufen. Ich bin jetzt seit 18 Jahren, seit 5. September 2002 hier hingekommen. Und ja, wir sind so bald fast an die 19. Jahren hier in Deutschland sogar, nicht nur 18. Ja. Wow, das ist ja wirklich eine Geschichte. Ja. Okay, ja, da bist du ja aus dem Flugzeug gleich in die Mitte der deutschen Kultur gefallen. Ja. Und das an deinem Hochzeitstag. Ja, genau. Wir haben uns nur 2 Wochen kennengelernt vorher. Er ist nach Syrien geflogen, hat mit seiner Familie darüber gesprochen, hat gesagt, er finde für mich eine Braut. Und das passiert oft bei uns in arabischen Ländern. Wir müssen uns vorher nicht 100 Jahre kennenlernen. Wir können das ganz schnell machen. Und wir haben uns zwischen die Familie kennengelernt, also so 2 Tage, eine Woche. Und ist er dann nach 2 Wochen bei mir geblieben in Syrien, dann wieder nach Deutschland geflogen. Und nach 8 Monaten bin ich hierhin gekommen. Ich war auch alleine ohne ihn. Ja, er hat mich nicht abgeholt von Syrien nach Deutschland. Ich bin alleine hierhin gekommen. Und ja, wie ich gesagt habe, habe ich gedacht, die Sachen werden einfacher. Ich mache mein Studium weiter. Ich habe eigentlich in Syrien die Rechte, die Diplomatische Kommunikationen zwischen den Ländern studiert. Ich war nicht ganz also normale Anwältin, die mich mit Leuten zu tun hat. Ich habe mit Ländern zu tun eigentlich. Habe ich gedacht, okay, erste 2 Jahre in Deutschland, ich lerne Deutsch sehr gut, dann kann ich in einer Botschaft arbeiten und kann ich meine Karriere verbessern und so schöne Hoffnungen. Aber leider, es hat nicht geschafft, weil ich habe auch nicht richtig geplant. Ich habe meine Tochter bekommen in 9 Monate, in ersten 9 Monate. Und natürlich, es war auch irgendwie, ich war schockiert, ehrlich, ich war schockiert. Wie kann ich mit einer kleinen Mädchen so umgehen? Ich bin nicht gewohnt. Ich war ganz alleine, keine Familie, keine bestimmten Freunde. Ja, es war wirklich schwere Zeit eigentlich. Ja. Das glaube ich. Ja, ich war sehr schwierig, ehrlich. Und habe ich auch so traurige Erfahrungen ganz am Anfang auch hergesammelt. Ich wollte gerne zum Netto gehen, alleine, ganz alleine. Zum ersten Mal will ich alleine dahin gehen und einkaufen. Und dann normalerweise, wir haben keine Eingang, wo die Leute also die Straße überqueren können, also so safe. Also wir gucken nach rechts und nach links, wenn keine Autos dabei sind, dann können wir einfach überqueren. Und dann habe ich das gemacht und plötzlich kam ein Mann, so alter Mann mit seinem Auto, hat mich richtig, richtig geschimpft. Ich habe gar kein Wort verstanden, was er gesagt hat. Aber ich war sehr schockiert, ich war sehr traurig dafür. Aufgeregt habe ich gemerkt, nein, es geht nicht so weiter. Ich bin wirklich hier in fremdem Land. Ich kann mich nicht ganz wohl jetzt fühlen. Ich muss wirklich auf die Kleinigkeiten und die Großigkeiten achten. Ich war wirklich sehr traurig. Ich habe gedacht, ich bin in meinem Heimat eine Anwältin und könnte ich hier in Deutschland nicht die Straße überqueren. Was soll das sein? Ich habe tot geweint an diesem Tag. Und das hat mich 5 Jahre später gekostet, dass ich wirklich in Deutschland so wohlzufühlen und die deutsche Sprache also wiederzulernen. Und ja, es hat mich wirklich sehr viel gekostet eigentlich. Ja, aber habe ich geschafft. Gott sei Ja, Dank. super. Ja. Bravo. Und in der Zwischenzeit bist du eine starke Frau geworden. Ja, okay. Gut. Was hat dir dabei geholfen? Ich habe immer gedacht, wir bleiben hier Weile und dann gehen wir wieder nach Syrien. Und mit dieser Hoffnung war ich immer glücklich dafür. Und dann bis 2011, als der Krieg angefangen in Syrien hat, habe ich diese Hoffnung verloren gegangen eigentlich. Und dann habe ich gedacht, nein, jetzt ist Schluss. Ich werde eine Deutsche. Ich lebe mein Leben da. Das ist meine Heimat. Die ist meine zweite Heimat auf jeden Fall. Aber da habe ich diese Hoffnung, dass ich wieder zu meiner Familie gehen kann und dort mit meinen Freunden, mit meiner Arbeit und so weiter. Aber es hat nicht geklappt. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, nein, ich wollte hier leben. Ich werde Deutsche. Ich werde wirklich, ich finde meinen Platz in dieser Gesellschaft, ich finde eine Arbeitsstelle, ich arbeite, ich wollte meine Kinder hier erziehen und das ist was passiert, einfach. Ja. Aber ich bin glücklich dafür, ehrlich. Natürlich, also diese Schwierigkeiten hatten mich eine neue Chance wieder zu geboren. Ich bin neue Geborene hier geworden. Gut. Ja, denn es ging ja, man träumt davon, zurückzugehen, Ja. aber da ist nichts, wohin du zurückgehen kannst, selbst wenn da kein Krieg wäre. Ja. Aber die Kannst ersten die Zeit Jahre, nicht zurückdrehen. auf jeden Fall, aber die ersten Jahre waren wirklich sehr schlecht für mich.